Der Blick auf die Uhr, ist es 5:05. Hier ist das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Ute Röttger. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Ein kleines Mädchen verschwindet in Ostwestfalen und wird dann in Fritzlar in Nordhessen gefunden. In diesem rätselhaften Fall sitzt jetzt ein 66-Jähriger in Untersuchungshaft. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. FFH-Reporter Peter Toussaint. Der Mann kommt aus Baden-Württemberg, festgenommen wird er nachts aber in Rheinland-Pfalz. Dringender Verdacht, er soll für das Verschwinden der 10-Jährigen verantwortlich sein. Wie genau das abgelaufen sein soll, das verraten die Ermittler nicht, vor allem um das Mädchen zu schützen. Das war am Mittwoch in Brakel nicht von der Schule heimgekommen. Nach großer Suche wurde sie in Fritzlar gefunden. Wo genau, ist nicht bekannt. Zeugen hatten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen gebracht. Das israelische Militär muss seine Offensive in Rafah sofort beenden. Das hat der internationale Gerichtshof entschieden. Südafrika hatte dieses Eilverfahren angeschoben, um so wörtlich einen Völkermord an den Palästinensern zu verhindern. Die islamistische Hamas begrüßte das Urteil, betonte aber, ohne internationalen Druck könne es nicht durchgesetzt werden. Die Fußball-Europameisterschaft wirft ihren Schatten voraus, und zwar mit Hightech-Equipment für die hessische Polizei. 7 neue Fahrzeuge hat Innenminister Posek heute in Wiesbaden übergeben, für jedes Polizeipräsidium in Hessen eines. Jedes dieser sogenannten Befehlskraftwagen hat einen Wert von rund 220.000 Euro und modernste Büroausstattung an Bord. Posek sagte bei der Übergabe: Die Europameisterschaft ist ein großes Ereignis für uns und wir wollen alles für die Sicherheit bei diesem Ereignis tun. Diese Befehlsfahrzeuge sind für Großveranstaltungen ausgelegt. Von hier können Einsätze koordiniert werden, es können Live-Bilder geschaut werden, hier ist moderne Technik installiert. Von daher war es uns sehr, sehr wichtig, dass diese Einsatzfahrzeuge schon bei der EM zum Einsatz kommen können. Deshalb können wir sie heute an die Präsidien auch übergeben. Sturzgefahr am Fuldaer Dom. Dort ist der vordere Bereich aktuell gesperrt, weil eine 2,70 Meter hohe Ziervase auf dem Dach beschädigt ist und abstürzen könnte. Wie lange es dauert, diese Vase zu reparieren? Keiner weiß es. FFH-Reporter Olaf Brinkmann. Die große Vase besteht aus Sandstein, oben nachgebildete Blumen, im Sockel jetzt ein langer Riss von einer fast bis zur anderen Seite. Entdeckt wurde das bei einer routinemäßigen Begehung des Dachraumes, hat mir der Sprecher des Bistums Fulda, Matthias Reger, gesagt. Der Bereich vor dem Süd- und dem Mittelportal sei nun vorsorglich gesperrt. Der Haupteingang kann also vorerst nicht mehr genutzt werden. Einen Zugang zum Dom gibt es aber weiter über die Seiteneingänge. Olaf Brinkmann, Fulda. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Tobias Radloff. Und dann schauen wir auf die Straßen. Es ist gleich 20 Uhr, liebe Autofahrer. Die A5 habe ich für Sie. Heidelberg-Darmstadt, immer noch ein Schwan hier auf der Strecke. Zwischen Bensheim und Zwingenberg. Bitte in beiden Richtungen unbedingt vorsichtig fahren. Die A7 Kassel-Fulda. Ich habe den Eindruck, dieser Freitagabend präsentiert sich ein bisschen ölig. Und es ist schon wieder eine Ölspur. Jawohl. Zwischen Melsung und Malsfeld in diesem Fall. Bitte unbedingt langsam fahren. Dann noch die Meldung von der A3 Frankfurt-Würzburg. Kaputter Brummi steckt immer noch fest in der Abfahrt Richtung Hanau. Bitte unbedingt langsam. Und dann noch die A45 Gießen-Hanau frisch reingekommen. Es gab einen Unfall zwischen Hammersbach und Langenselbold West auf der rechten Spur. Dadurch momentan nur die linke Spur frei. Sonst aber nichts los. Kommen Sie gut und sicher an. FFH, das Wetter. Jetzt am Abend vor allem in der Nordhälfte Hessens teils starke Schauer und Gewitter. Sonst auch viel Grau. Grundsätzlich später die Nacht dann etwas ruhiger. Weniger nass und das bei 9 bis 12 Grad. Morgen auch eher bescheiden vom Wetter, weil viele dicke Wolken, hin und wieder gibt es eine Regendusche. Sonnig ist es nur selten und das bei maximal 22 Grad.